Fantastik aus Studio 13. In dieser Reihe bringen wir Brille Fatal, Hörspiel von Chris Brohm. Merkwürdig. Das ist ja plötzlich alles. Alles so anders. Mist, jetzt ist auch noch meine Uhr stehen geblieben. Entschuldigen Sie, können Sie mir bitte sagen? Pflege. Wo bin ich hier eigentlich? Was, sind Sie blind? Da passen Sie doch auf. Entschuldigung, tut mir leid. Moment mal. Rainer? Rainer Wilken. Ich fass es nicht. Kennen wir uns? Du bist es wirklich. Und wer, bitteschön, sind Sie? Sag bloß, du erkennst deinen alten Kumpel nicht. Naja, nach so langer Zeit hast dich gut gehalten. Ich verstehe nicht. Komm, lass das Theater. Ich bin Walter. Walter Korn. Walter? Walter? Ja, aber... Was? Wie siehst du denn aus? Vor ein paar Tagen hattest du doch noch alle Haare auf dem Kopf. Vor ein paar Tagen? Sag mal, spinnst du? Naja, dann eben vor einer Woche. So lange kann das doch nicht her sein, dass wir uns begegnet sind. Oh, verscheißern kann ich mich alleine. Was ist los mit dir? Das wird mir jetzt aber zu blöd. Tschüss. Warte mal. Keine Zeit. Komm. Was willst du? Da stimmt doch was nicht. Allerdings. Meine Uhr ist stehen geblieben. Das kommt mir auch so vor. Hast du deinen Wagen in der Nähe? Warum? Meiner ist zur Reparatur. Kannst du mich mitnehmen und in der Firma absetzen? Ich habe einen wichtigen Termin. Wie spät ist es eigentlich? 16:50. Normalerweise ist Feierabend und bei welcher Firma? So spät schon? Unglaublich. Wo ist bloß die ganze Zeit geblieben? Gute Frage. Wo kommst du eigentlich her? Was, jetzt? Na, überhaupt. Wo warst du? Hier, im Optikerladen, meine Brille. Welcher Optiker? Scholl, du weißt doch. Da fällt mir ein, ich habe die Brille ja noch gar nicht bezahlt. Lass dir was anderes einfallen. Scholl. Scholl gibt es seit über 5 Jahren nicht mehr. Ach, Quatsch. Na bitte, und was ist das? Das ist eine Drogerie. Aber ich bin da vor ein paar Minuten rausgekommen. Du willst mir doch nicht weismachen. Mit dieser Brille. Du glaubst mir nicht? Nee. Nee, du. Ich versteh's ja selber nicht. Aber sonst bist du gesund, ja? Natürlich, natürlich. Was soll die Frage? Es ist nur, ich hatte so ein eigenartiges Erlebnis. Und jetzt komme ich mir plötzlich fremd vor. Als hätte ein Traum mich ausgespuckt. Werd bloß nicht lyrisch. Ich weiß nicht, wie ich sonst erklären soll. Okay, erzähl das deinem Friseur. Ja, ich hab keinen Nerv für sowas. Sieh zu, dass du kannst mich doch jetzt hier nicht so einfach stehen. Kann ich. Mir wird ganz schlecht. Walter, ich schwöre dir, dass ich gegen Mittag in den Optikerladen Scholl gegangen bin. Das kann schon sein. Aber nicht heute. Doch. Ein Rollschuhfahrer hatte mich angerempelt. Da, drüben, an der Bushaltestelle. Und dabei ist meine Brille zu Bruch gegangen. Ein Rollschuhfahrer? Du meinst einen Rollerblader? In was? Da lebst du hinterm Mond oder was? Da, schau dir das junge Mädchen an. Schlittschuhe auf Rollen. Das sind Inline-Skates. Ich habe solche Dinge noch nie in meinem Leben gesehen. Na, aber... Bitte. Walter, tust du mir einen Gefallen? Fahr mich nach Hause. Ich muss das alles erst verkraften. Und wo ist jetzt dein Zuhause? Wenn man fragen darf. Nur werd bitte nicht komisch. Was ist komisch? Ich? Marianne wird bestimmt schon auf mich warten. So. Glaubst du? Ja, ich habe Kinokarten für heute Abend besorgt. Du gottverdammter Drecksack, du! Was bildest du da eigentlich ein, was? Du hast dich vor 7 Jahren aus dem Staub gemacht, du. Du hast deine Familie sitzen lassen. Einfach sitzen lassen. Vielleicht bist du ja mit einer Jüngeren durchgebrannt, oder? Und jetzt kommst du hier angedackelt, reißt eine Schau ab und tust, als wirst du mal eben um die Ecke Brötchen holen. Nein. Was ist los? Jetzt wird bloß nicht ohnmächtig. Hm. Und ist das auch bloß wieder so ein Trick? 7 Jahre. Ungefähr. Das kann doch nicht wahr sein. Bitte sag, dass das nicht wahr ist. Na und hier die Tageszeitung. Kannst du lesen? Schau dir das Datum an. Da, sieh genau hin. Wahnsinn. Ich leide an Halluzinationen. Das ist keine Halluzination, das ist die bittere Wahrheit. Okay. Komm mit zu meinem Wagen. Wie geht es Marianne? Naja, soweit ganz gut. Sie ist drüber weg, über dein Verschwinden, meine ich. Nach so langer Zeit. Ist sie wieder verheiratet? Nein. Ach, das wundert mich. Und Andreas? Was macht er? Entwickelt sich prächtig, der Junge. Geht jetzt aufs Gymnasium. Aha. Hat er sehr gelitten? Warum? Weil ich plötzlich verschwunden war. Ja, am Anfang. Aber wie die jungen Leute heute sind, immer im Trend. Aus den Augen, aus dem Sinn. Du weißt gut Bescheid. Über meine Familie. Deine Familie? Soll das ein Vorwurf sein? Nein. So war das nicht gemeint. Vielleicht bin ich nur ein bisschen eifersüchtig. 7 Jahre. Ich bin um 7 Jahre meines Lebens betrogen worden. 7 Jahre, die können doch nicht einfach so... Du musst doch irgendwo gewesen sein. Ja, beim Optiker. Bloß weil dieser dämliche Rollschuhfahrer mich angerempelt hatte und ich eine neue Brille brauchte. Nicht sehr originell. Warum behauptest du nicht, dass dich Außerirdische entführt haben, zum Beispiel? Klingt doch gut, oder? Ja, klingt gut. Mach dich nur lustig über mich. Vielleicht war es ja tatsächlich so. Schade. Ich habe bloß nichts davon gemerkt. Wie läuft's in der Firma? Ausgezeichnet. Hat sich viel getan, seitdem du weg bist. Mhm. Wir sind inzwischen einer der größten Versicherungskonzerne in Europa. Ah ja? Bist du noch im Außendienst? Nein, das ist zu stressig. Das sollen die Jüngeren machen. Wohin fährst du eigentlich? Das ist doch nicht die Richtung zu mir nach Hause. Ich bring dich ins Krankenhaus. Die sollen dich mal richtig durchchecken. Ich bin nicht krank und ich habe dich auch nicht darum gebeten. Aber irgendwas stimmt doch nicht mit dir. Vielleicht leidest du an einem Trauma oder so. Mit anderen Worten, du hältst mich reif für die Psychiatrie. So habe ich das nicht gemeint. Aber gedacht. Ob mich die Firma wieder einstellt? Schwer zu sagen. Naja, du könntest ja ein gutes Wort für mich einlegen. So wie ich damals, erinnerst du dich? Nach deiner Scheidung, als du den Durchhänger hattest und dann noch arbeitslos geworden bist. Ich habe dir den Job im Außendienst verschafft. Die Zeiten haben sich geändert. Und du sitzt auf meinem Sessel. Nervös? Bleib ganz ruhig, Walter. Ich bin ganz ruhig, noch. Aber nicht mehr lange. Warum fährst du nicht weiter? Ich glaube, es ist besser, wenn du aussteigst. Mit einmal? Ich will mit dir reden. Ich muss mit dir reden, Walter. Da gibt's nichts mehr zu reden. Oh doch, du hast meinen Job, du sitzt an meinem Schreibtisch. Woher willst du das wissen? Ich hab's im Spiegel gesehen. Spieglein an der Wand. Hör endlich auf mit dem Blödsinn. Blödsinn oder nicht, genau darum geht es. Vielleicht war alles, was ich im Spiegel gesehen habe, nur Einbildung. Unvorstellbar, wenn das alles wahr wäre. Du sprichst den Rätseln. Ich meine den Spiegel im Optikerladen. 7 Jahre, es ist zum Verrücktwerden. Bist du nun Chef der Revisionsabteilung oder nicht? Ja. Zum Teufel, ja. Was hättest du denn gemacht an meiner Stelle, hä? Du warst verschwunden, einfach weg. Der Vorstand hat mir den Posten angeboten. Ich habe mich nicht darum gerissen. Dann war es keine Täuschung und kein Irrtum. Ich begreife es einfach nicht. Das begreifst du nicht. Ein Blick in die Vergangenheit, ein Blick in die Zukunft. Ich glaube kaum, dass dich das sonderlich interessiert. Wo willst du hin? Aussteigen. Ich nehme ein Taxi. Und dann? Mal sehen. Na, warte mal. Falls du vorhast, zu Marianne zu fahren. Ja? Sie könnte einen Schock bekommen. Sehe ich so furchterregend Quatsch, aus? Quatsch, aber du weißt doch, wie Frauen sind. Ich könnte Marianne behutsam auf deinen Besuch vorbereiten. Besuch? Du meinst Heimkehr? Na, meinetwegen Heimkehr. Das würdest du machen? Na klar, für einen alten Freund, aber vielleicht solltest du mir vorher deine ganze Geschichte... Nein, ich will dich nicht aufhalten und du willst doch sicher nach Hause. Bist du verheiratet? Nein, ich hab auch nicht die Absicht. Du erzähl mal, wie war denn das mit deinem Blick in die Vergangenheit und in die Zukunft? Was hast du gesehen? Mich interessiert das. Tja, Das war schon recht eigenartig. Überhaupt dieser Scholl. Schon als ich sein Geschäft betrat. Ich war der einzige Kunde. Da sind Sie ja, Herr Wilken. Ich habe schon so auf Sie gewartet. Ach, Sie kennen mich? Ja, gewissermaßen. Sie brauchen eine neue Brille. Woher wissen Sie? Ach ja, wer zu Ihnen kommt, braucht immer eine neue Brille. Leider habe ich nicht viel Zeit. Ja, ja. Die Uhr bleibt stehen, die Zeit leider nicht. Und ohne Brille bin ich aufgeschmissen. Wer nicht sehen will, dem hilft auch keine Brille, sagt ein altes Sprichwort. Ja, schön. In meinem Fall aber etwas unpassend. Können Sie mir helfen? Ach, selbstverständlich werde ich Ihnen helfen, Herr Wilken. Nehmen Sie doch bitte vor dem Spiegel Platz. Danke. Oh, der hat aber auch schon bessere Tage gesehen. Der ist ja ganz blind. Ein blinder Spiegel? Nicht gerade eine Empfehlung für einen Optiker. Es steckt nicht im Spiegel, was man darin sieht, sagt ein altes Sprichwort. Also ich sehe erstmal gar nichts. Das wird sich gleich ändern, wenn ich Ihnen die Augen geöffnet habe. Sie möchten doch sehen, Herr Wilken, oder? Ich bin hier, weil ich eine Brille brauche. Wenn ich was mit den Augen habe, gehe ich zum Augenarzt. Ganz richtig. Dazu würde ich Ihnen allerdings auch raten. Mhm. Ja, fangen wir doch gleich mal mit diesem Modell an. Das ist... Moment, wäre es nicht sinnvoller, zunächst die Gläser anzupassen? Lassen Sie mich noch machen, Herr Wegen. Meine Methode ist zwar etwas unorthodox, aber wie Sie gleich sehen werden, äußerst wirkungsvoll. Also, ja. Dieses Modell habe ich zum Beispiel die Gestern-Brille getauft. Ich fange immer mit diesem Exemplar an. Sie werden auch verstehen, warum. Erschrecken Sie bitte nicht, wenn ich Ihnen jetzt diese Brille... Und? Was geschah dann? Plötzlich wurde der Spiegel klar und ich konnte mich sehen. Logisch, dass man sich im Spiegel sieht. Was ist daran so ungewöhnlich? Ich habe mich gesehen, als ich 6 Jahre alt war. An meinem ersten Schultag. Mit der Schultüte im Arm. Mensch, war ich damals stolz. Und mein Vater erst. Aus dem wird mal was, hat er zu meiner Mutter gesagt. Das sieht man. Ein Aussteiger ist aus dir geworden. Sag mal, wovor bist du überhaupt weggelaufen? Ich bin vor nichts und niemandem weggelaufen. Begreif das endlich. Habt ihr nach meinem Verschwinden eigentlich eine Vermisstenanzeige aufgegeben? Ist nach mir gesucht worden? Marianne ist noch am gleichen Abend zur Polizei gegangen. Und am nächsten Tag stand sie in der Zeitung. Wie du weißt, hat es nichts genützt. Aber hat sich denn nicht wenigstens der Rollschuhfahrer gemeldet, mit dem ich auf der Straße zusammengestoßen bin? Nicht, dass ich wüsste. Es hat auch keiner ernsthaft an ein Verbrechen geglaubt. Jeder ist davon ausgegangen, dass du dich abgesetzt hast. Aber warum nur? Warum? Na, Gründe gibt es immer. Schulden zum Beispiel. Probleme zu Hause. Im Beruf. Aber ich doch nicht. Und Scholl, der Optiker? Ist der auch nicht in Verdacht geraten? Warum sollte er? Niemand wusste, dass du bei ihm warst. Na gut, Scholl war bekannt als Spiritist. Allerdings hat ihn jeder für einen harmlosen Spinner gehalten. Von wegen harmlos. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten. Es geht nicht. Scholl ist verschwunden. Spurlos. Seit ein paar Jahren. Ach, interessant. Und? Hat die Polizei Nachforschung angestellt? Anzunehmen. Ich weiß aber nicht, was dabei herausgekommen ist. Sag mal, hat es außer Scholl und mir noch andere Personen gegeben, die spurlos verschwunden sind? Na, was glaubst du denn? Jeden Tag verschwinden Menschen auf Nimmerwiedersehen. Da kräht auch kein Hahn mehr nach. Warum musste ausgerechnet mir das passieren? Warum ausgerechnet ich? Das fragst du mich. Der kleine Rainer als Schulanfänger. War das alles, was du in dem ominösen Spiegel gesehen hast? Nein. Nein, das war erst der Anfang. Und was kam dann? Mein Leben im Zeitraffertempo. Ich habe mal gelesen, dass Personen, die nach einem Unfall klinisch praktisch tot waren und von den Ärzten ins Leben zurückgeholt worden sind, ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber ich war nicht tot. Ich saß beim Optiker auf dem Stuhl und konnte mein Leben wie einen Videoclip im Spiegel verfolgen. Es war unheimlich. Erinnerungen. Nichts als Erinnerungen. Vielleicht warst du unter Hypnose? Nein, Erinnerungen sind anders. Und ich glaube auch nicht, dass ich unter Hypnose stand. Ich habe Dinge erfahren, die ich vorher nicht wusste. Die ich nicht wissen konnte. Die ich nicht einmal geahnt habe. Weißt du noch, wie wir beide uns in jungen Jahren auf dem Schützenfest um Inge geprügelt haben? Oh ja, das werde ich nie vergessen. Ich bereue es heute noch, dass ich damals gewonnen habe. Es war ungerecht. Ich bin mit Inge voll auf den Bauch gefallen und du hast mit ihrer Freundin das Große losgezogen. Von wegen. Wusstest du, dass Marianne einen Liebhaber hatte? Ach, Marianne hat einen Liebhaber? Mhm. Bist du sicher? Ziemlich. Nee, du, das überrascht mich aber. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, ehrlich. Ich dachte immer, ihr seid ein unheimlich glückliches Paar. Manchmal war ich sogar ein bisschen neidisch auf euch. Ich meine, als meine Ehe mit Inge in die Brüche ging, verstehst du, hast du eine Ahnung? Ich meine, weißt du, mit wem, wer ihr Liebhaber war? Leider nein. Wie kommst du denn darauf? Vielleicht bist du nur extrem eifersüchtig und bildest dir das ein. So was soll's ja geben. Schön wär's. Nein. Nein, ich mag an einen Irrtum nicht mehr glauben. Da war nämlich eine Szene im Spiegel. Ich erinnere mich ganz deutlich. Psst, nicht so laut. Wenn Andreas uns hört. Keine Sorge, der Junge schläft. Also um diese Zeit, da müsste der längst wach sein. Ich wusste doch, dass du kommst. Und habe ihm ein Schlafmittel in den Kakao getan. Ganz schön raffiniert. Du Rabenmutter. Dir kann es doch nur recht sein, ne? Was ist los? Ich musste gerade an den Jungen denken. Ach, und warum? Es ist ungerecht. Du liebst mich und hast mit Rhein einen Sohn. Wer sagt denn, dass ich mit Rainer einen Sohn habe? Es könnte doch jeder andere sein Vater sein. Ich mag es nicht, wenn du so redest. Zum Beispiel du. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Andreas deine Mundpartie hat? Marianne, willst du damit sagen? Ich will damit gar nichts sagen. Lass Andreas ein paar Jahre älter werden, mal sehen, wie er sich entwickelt. Ich werde dich nie verstehen. Warum hast du Rainer überhaupt geheiratet? Vielleicht, weil ich dich damals nicht kriegen konnte. Vielleicht, weil ich nicht wollte, dass eine andere ihn bekommt. Vielleicht habe ich Rainer aber auch geliebt. Vielleicht liebe ich ihn sogar heute noch. Es gibt viele Gründe, such dir einen aus. Du bist eine Hexe. Vergiss das nicht. Das hast du wirklich gesehen und gehört? Im Spiegel bei Scholl? Ja. Das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Gut, dann eben nicht. Ich habe keine Lust, mit dir zu streiten. Und der Mann, wer war der Mann? Das ist ja das Problem. Er war im Spiegel immer etwas verschwommen. Ich konnte ihn nie richtig erkennen. Trotzdem kam er mir irgendwie vertraut vor. Du bist verrückt. Vielleicht bin ich wirklich verrückt. Aber wer ist schon normal auf dieser Welt? Wusstest du, dass Marianne sich mit schwarzer Magie befasst? Wie kommst du denn darauf? Ihr Liebhaber hat sie eine Hexe genannt. Das war doch nur so dahergeredet. Woher willst du das wissen? Warst du dabei? Quatsch, Marianne und schwarze Magie. Wo leben wir eigentlich? Genau, wo leben wir eigentlich? Die Frage habe ich mir auch gestellt. Hier steckst du. Was machst du denn da? Hexen müssen hexen. Stör mich nicht. Das stinkt ja erbärmlich. Stör mich nicht. Im Namen des Satans. Hilf, magischer Stein. Morgen soll Rainers Ende sein. Er kommt unter die Räder. Das ist Satans Wille. Der Hals ihm bricht. Sein Herz steht stille. Und was geschieht mit seinem Schutzengel? Du Rindvieh, du Dämliches, du musst alles verderben, ausgerechnet du! Nur erzähl mir bloß nicht, du hast das auch im Spiegel gesehen. Doch, hab ich. Sogar sehr deutlich. Dein Autotelefon. Ach, vergiss es. Warum sollte Marianne deinen Tod wünschen? Tja, warum wohl? Kannst du es dir nicht denken? Nein. Ich glaube, du bleibst. Du vergisst, dass ich tatsächlich unter die Räder geraten bin, auch wenn es nur Rollschuhe waren. Ach, alles fauler Zauber. Gib zu, du hast mir auf der Straße aufgelauert. Du wusstest, dass ich dort vorbeikomme. Woher? Was weiß ich, vielleicht kommst du von Marianne. Genau, du warst bei Marianne. Du hast doch Telefon. Ruf sie an, frag sie. Okay. Jetzt gleich. Sie wird sich freuen. Du hast ihre Nummer im Kopf? Du weißt doch, ich habe ein geniales Zahlengedächtnis. Sie ist nicht da. Schade. Hast du auch die richtige Nummer gewählt? Worauf du dich verlassen kannst. Was soll ich bloß mit dir machen? Die Frage ist nicht, was du mit mir machen sollst, sondern was man mit mir gemacht hat. Soll ich ganz ehrlich sein? Ich bitte darum. Ich halte dich für einen Betrüger. Ich halte mich eher für den Betrogenen. Die Mitleidsmasche. Nicht mit mir. Wohin fährst du? Ich bringe dich zur Polizei. Du stehst auf der Fahndungsliste. Als Vermisster? Wegen Unterschlagung. Nach deinem Verschwinden damals sind in der Firma ein paar Unregelmäßigkeiten aufgedeckt worden. Das hast du sauber hingekriegt. Wie meinst du das? Darüber reden wir dann bei der Polizei. Wenn du mir was zu beichten hast. Nein. Fahr nur zu. Ich könnte für dich aussagen. Das hast du schon getan. Ich wüsste nicht, wann und wo. In der Firma zum Beispiel. Auf der Vorstandssitzung, am Tag meines Verschwindens. Du warst doch gar nicht dabei. Oh doch. Als Zeuge vor dem Spiegel. Musst du denn immer gleich eine Vollbremsung machen? Willst du mir wieder so ein Märchen auftischen? Märchen oder Wirklichkeit? Wer will das schon unterscheiden? Ich habe die Grenze überschritten. Quatsch nicht so blöd rum. Sag mir lieber, was du von der Sitzung weißt. Immer der Reihe nach. Nun, Herr Wilken, wie hat Ihnen meine Gesternbrille gefallen? Unfassbar. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Wenn das alles wahr ist, was ich gesehen habe... Wahr ist's. Es ist schade. Und schade, dass es wahr ist. Ein Zitat aus Hamlet von Shakespeare. Wie haben Sie das gemacht? Mit dieser Spiegelprojektion, meine ich. Manche Rätsel müssen Rätsel bleiben und bleiben daher ungelöst. Und von wem stammt das Zitat? Ausnahmsweise von mir. Ja, wollen wir jetzt fortfahren? Nein. Schauen Sie, hier habe ich die Heute-Brille. Ich weiß nicht. Eben. Daher sollten Sie unbedingt das Modell einmal aufsetzen. Eine Heute-Brille. Großartig. Fantasie hast du ja. Das muss man dir lassen. Aber was ich dann gesehen habe, hätte ich mir allerdings in meiner kühnsten Fantasie nicht träumen lassen. Es ging los wie bei der Gesternbrille. Der Spiegel wurde klar. Und ich sah den Konferenzraum mit der Vorstandssitzung, an der ich eigentlich teilnehmen wollte. Sparkmann beschwerte sich gerade, dass ich nicht anwesend war. Das muss wohl dein Stichwort gewesen sein. Ich würde mich nicht wundern, wenn er sich abgesetzt hat. Hast du gesagt. So, als wüsstest du bereits, dass ich verschwunden war. Blödsinn. Jedenfalls hast du meine Abwesenheit geschickt genutzt, um dich zu profilieren. Und zwar auf meine Kosten. Was soll das heißen? Ganz einfach. Du hast mir den Verlust von ein paar Millionen Mark in die Schuhe geschoben. Ich weiß zwar nicht, wer dir das gesteckt hat, aber da bist du falsch informiert. Der Spiegel lügt nicht, sagt ein Sprichwort. Aber du lügst. Der Vorstand wusste genau, dass deine Abteilung geschlampt hat. Faule Kunden und faule Kredite. Entweder du hast nicht aufgepasst oder... Oder? Du hast in die eigene Tasche gewirtschaftet. Faule Kunden, ganz richtig. Leider verschweigst du, dass es deine Kunden waren. Ich hatte keine faulen Kunden. Überleg dir, was du sagst. Oh doch, ich habe mich lange genug von dir täuschen lassen und dich immer gedeckt. Ein bisschen zu lange, wie sich gezeigt hat. Du unterstellst mir da was. Der Fall Maschwitz zum Beispiel, das hat mich misstrauisch gemacht. Einem erblindeten Maler das Augenlicht zu versichern, ist schon ein ziemlich starkes Stück, Walter. Findest du nicht auch? Mit wie viel Prozent warst du an dem Schwindel beteiligt? Das ist eine Unverschämtheit. Meinst du? Da fällt mir ein, hattest du deine Augen nicht auch versichert? Nach der schweren Bindehautentzündung damals? Mit einer horrenden Summe? Blind sein ist schlimmer als tot sein, wenn ich dich richtig zitiere. Der Meinung bin ich auch heute noch. Wie schön. Und ich habe damals ein bisschen weiter recherchiert und ich bin fündig geworden. Es gab noch ein paar Versicherungsfälle von dir, die mir äußerst mysteriös erschienen. Das sind infame Behauptungen, für die du keinerlei Beweise hast. Da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher, aber lassen wir das mal. Was mich viel mehr interessiert, bin ich eigentlich schon für tot erklärt worden? Keine Ahnung. Das musst du Marianne fragen. Ich erinnere mich da nämlich an eine Szene in dem Spiegel. 2 Millionen! Stell dir vor, 2 Millionen! Und ich komme nicht an das Geld, weil der Kerl spurlos verschwunden ist. Mit seinem Zauber muss was faul gewesen sein. Du bist schuld. Wenn du nicht die Zeremonie gestört hättest, wäre das nicht passiert. Anstatt Sprüche zu klopfen, solltest du besser was unternehmen. Tut mir leid, ich kann nicht zaubern. Was in meiner Macht steht, habe ich getan. Du weißt, dass ich die Gesetze nicht ändern kann. Ausreden, nichts als Ausreden. Gib doch zu, dass du ein Versager bist. Jetzt mach aber mal einen Punkt, ja? Den Vorwurf muss ich mir ja wohl nicht gefallen lassen, nicht von dir. Wer läuft denn immer rum wie jemand, der die schwarze Magie erfunden hat, hä? Und wer bringt trotzdem nichts damit zustande? Wenn du wirklich hexen könntest, dann müsste es doch möglich sein, Rainer ausfindig zu machen, oder was? Ich hab's versucht. Immer und immer wieder habe ich es versucht. Meine Ahnung sagt mir, dass er lebt. Aber da sind magische Kräfte, die ihn abschirmen. Starke Kräfte. Ich komme nicht an ihn heran. Dann hat er ja wohl doch einen Schutzengel. Ich will das Wort nie wieder hören. Niemals. Merkt ihr okay, das? Okay, merkt okay, ihr okay, das? Okay. Reg dich nicht auf. Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und die wäre? Den Zauber rückgängig zu machen. So, als ob nichts geschehen ist. Und bei passender Gelegenheit von vorn anzufangen. Warum tust du es dann nicht? Ich habe Satan einen Menschen geopfert. Wenn ich das Opfer wiederhaben will, muss ich Satan einen Tausch anbieten. Und? Wo ist das Problem? Ich könnte dich zum Beispiel opfern. Tolle Idee. Und was hält dich davon ab? Auch wenn du der Vater meines Sohnes bist, nichts. Du, lass dir bloß nicht einfallen, du such dir ein anderes Opfer. Lass mich aus dem Spiel. Ach, du hast doch nicht etwa Angst. Ich denke, du hältst nichts von meinen Zauberkünsten. Du sagst ja gar nichts. Erwartest du, dass ich diesen Schwachsinn kommentiere? Der Schwachsinn scheint dich ein bisschen mitgenommen zu haben. Jetzt siehst du blass aus. Ist dir nicht gut? Mir hängt deine Geschichte langsam zum Hals raus. Und du bist gar nicht neugierig, wie meine Geschichte weitergeht? Nein. Solltest du aber. Du kommst schließlich auch darin vor. Du kannst mir viel erzählen. Gestern Brille, heute Brille. Was für ein Ding hast du jetzt auf der Nase? Die Wahrheitsbrille. Aber das ist eine andere Geschichte. Wahrheitsbrille. Dass ich nicht lache. Ein ziemlich futuristisches Modell übrigens. Ja. Ja, so futuristisch wie die Wahrheit. Man wird bloß nicht philosophisch. Wahr ist, dass dir irgendwas den Verstand vernebelt hat. Oder willst du das abstreiten? Das Gegenteil ist der Fall. Ich sehe mit der Wahrheitsbrille klarer als jemals zuvor in meinem Leben. Ich war blind. Ich war mein Leben lang blind. Und wäre es beinahe auch geblieben. Ich wollte die Wahrheitsbrille zuerst gar nicht haben. Herr Wilken, ist Ihnen nicht gut? Nehmen Sie die Brille weg. Bitte, ich will das nicht mehr sehen. Ist ja gut, Herr Wilken. So, jetzt ist alles in Ordnung? Ich ertrage das nicht länger. Ich will hier raus. Ich muss an die frische Luft. Ich werde sonst noch wahnsinnig. Ruhig, Herr Wilken, ganz ruhig. Kein Grund zur Aufregung. Warum kann ich nicht aufstehen? Ich fühle mich schwer wie Blei. Was haben Sie mit mir gemacht? Nur ein momentaner Effekt, Herr Wilken. Keine Sorge, es ist die psychische Belastung, die Sie lähmt. Das legt sich. Sie werden sich gleich besser fühlen, wenn Sie meine Zukunftsbrille ausprobieren. Nein! Nein! Kommt überhaupt nicht in Frage. Ich habe genug davon. Lassen Sie mich in Ruhe. Aber ich begreife das einfach nicht. Gestern Brille, heute Brille, Zukunftsbrille. Was ich im Spiegel gesehen habe, unabhängig von Zeit und Raum. Wie ist sowas möglich? Zeit ist relativ, Herr Wilken. Es gibt subjektive Zeit und objektive Zeit, reale und kosmische Zeit. Zeit lässt sich komprimieren, Zeit kann aber auch expandieren. Was heißt das? Also, wenn morgen schon gestern ist, dann kann gestern auch heute sein. Und heute, übermorgen, vielleicht war übermorgen einmal vorgestern, relativ gesehen. Auch Raum ist relativ, Herr Wilken. Die Erde schrumpft, aber das Universum dehnt sich aus und wird größer und größer, relativ gesehen. Wenn man Sie so reden hört, ist alles nur relativ. Und was ist absolut? Absolut im wahrsten Sinne des Wortes? Ja, eine gute Frage. Aber wer weiß das schon? Wir können aus der Relativität nicht auf das Absolute schließen. Mir ist das alles unheimlich. Ich mache dieses Spielchen nicht mehr mit. Ich kann natürlich verstehen, dass Sie vor der Zukunftsbrille eine gewisse Scheu haben, Herr Wilken. Obwohl die meisten Menschen sich eigentlich nichts sehnlicher wünschen, als mal einen Blick in die Zukunft zu werfen. Ich schlage Ihnen daher meine Wahrheitsbrille vor. Nein, ich will gehen. Ohne Brille lasse ich Sie nicht fort, Herr Wilken, zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ohne Brille sind Sie blind und schutzlos. Denken Sie, auf Ihre Brillen kann ich gut und gerne verzichten. Ich gehe zur Konkurrenz. Es ist ja gerade die Konkurrenz, vor der ich Sie beschützen möchte. Wie soll ich das nun wieder verstehen? Mit der Wahrheitsbrille werden Sie verstehen. Oder haben Sie Angst vor der Wahrheit? Welche Wahrheit? Die subjektive? Die objektive? Die irdische oder die kosmische Wahrheit? Ist Wahrheit nicht auch relativ? Richtig. Aber warum lassen Sie sich nicht überraschen? Und dann? Was kommt nach der Wahrheitsbrille? Wollen Sie mir dann vielleicht auch noch die Ewigkeitsbrille andrehen? Weit haben wir Menschen es gebracht, aber auf die Ewigkeit haben wir keinen Einfluss. Und das ist wohl auch ganz gut so. Nein, nach der Wahrheitsbrille sind Sie entlassen. Allerdings werden Sie die Welt danach mit anderen Augen sehen. Ohne Brille? Sie dürfen die Wahrheitsbrille behalten. Wenn Sie die einmal aufgehabt haben, brauchen Sie keine andere Brille mehr. Okay. Geben Sie her. Und was geschah dann? Es war unglaublich. Eben hatte ich mich noch so schwer und unbeweglich wie ein Klotz gefühlt. Kaum hatte ich die Brille auf, da war ich plötzlich schwerelos und frei. Ich sah mein Spiegelbild. Es blinzelte mir zu, so als wollte es sagen, komm doch rüber. Da schwebte ich auch schon aus dem unbequemen Stuhl heraus, geradewegs in den Spiegel hinein, wie ein Sog, dem ich mich nicht entziehen konnte, dem ich mich auch gar nicht entziehen wollte. Spiegelbild und ich verschmolzen wie ich und Anti-Ich zu einer Einheit und ich hatte dabei ein Glücksgefühl wie noch nie zuvor in meinem Leben. Verstehe. Wirklich? Ja, doch. Allmählich wird mir einiges klar. Dass ich da nicht schon früher drauf gekommen bin. Worauf? Später. Mich wundert nur, dass du dich geweigert hast, einen Blick durch die Zukunftsbrille zu werfen. Scholl ist ein Schlitzohr. Er hat mich reingelegt. Es gibt keinen Unterschied zwischen Zukunfts- und Wahrheitsbrille. Es ist ein und dasselbe Modell. Es kommt nur darauf an, was man von der Wahrheit erwartet. Na, dann erzähl doch mal. Du willst das doch gar nicht wissen. Doch, ich bin ganz Ohr. Wie ging denn das nun weiter? Nach deiner Vereinigung mit deinem Spiegelbild? Eigentlich möchte ich nicht drüber sprechen. Warum denn nicht? War es so furchtbar? Furchtbar? Nein, überhaupt nicht. Eher komisch. Na, dann kannst du doch darüber reden. Wie soll ich es erklären? Weißt du, der Spiegel war quasi das Tor zu einer anderen Welt, zu einer virtuellen Realität, wie im Cyberspace. Nein, es war nicht wirklich eine andere Welt. Sie kam mir nur so vor, vielleicht weil ich sie mit anderen Augen gesehen habe. Es war die Welt, wie wir sie kennen, die Welt, in der wir leben, nur irgendwie künstlich, fast unwirklich. Und ich hatte das beklemmende Gefühl, nicht ich selbst zu sein, sondern... Eine Marionette? Nein, keine Marionette. Ich war kein bisschen eingeengt. Ich konnte mich völlig frei bewegen, aber alles, was ich tat, schien mir vorbestimmt zu sein. Ich kam mir vor wie... Wie ein Roboter. Das ist auch nicht richtig. Ein Roboter ist mir zu mechanisch. Nein, ich weiß. Ich habe eine Rolle gespielt. Ja, genau so war es. Ich kam mir vor wie ein Schauspieler und die ganze Welt war meine Bühne. Ah ja. Der große Zampano, was? Eine Nummer kleiner geht's bei dir wohl nicht. Und was war das für eine Rolle? Du wirst es mir nicht glauben. Ich habe die Person Rainer Wilken gespielt. Das kenne ich. So einen Traum hatte ich auch schon mal. Nein, du verstehst mich nicht. Es war kein Traum. Ich habe Szenen gespielt. Szenen aus meinem tatsächlichen Leben als Schauspieler. Ich habe Rainer Wilken gespielt, so wie man ihn kennt. Aber ich war nicht Rainer Wilken. Ich war in diese Rolle geschlüpft, weil ein Drehbuch es so wollte. Was für ein Drehbuch? Kein geschriebenes Drehbuch. Nicht, was du denkst. Ein imaginäres Drehbuch. Ich will damit sagen, dass alles nur ein Spiel war. Wie im Theater. Nur ohne Soufflöse und ohne Regisseur. So. Was waren denn das für Szenen? Wir waren noch jung verheiratet, Marianne und ich. Andreas war noch nicht mal ein Jahr alt. Ich hatte einen wichtigen Termin und kam abends später nach Hause. Liebling, ich bin da. Rainer, na endlich. Wo bist du so lange gewesen? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ach, ich hatte noch zu tun. Du weißt doch, wenn man im Beruf erfolgreich sein will, muss man auch mal Überstunden machen. Hättest du mich nicht wenigstens anrufen können? Ich war nicht im Büro. Ich hatte ein Kundengespräch. Mit einer Frau? Wo denkst du hin? Liebes, du bist doch nicht etwa eifersüchtig? Wenn man zu Hause rumhängt und wartet, dann kann man schon mal auf solche Gedanken kommen. Aber das ist doch absurd. Was macht Andreas? Dreimal darfst du raten, dein Sohn schläft. Er hat eine ganze Flasche ausgenuckelt und war so geschafft, dass er gleich drauf eingeschlafen ist. Na, dann will ich ihn doch schlafen lassen. Schau mal, was ich euch beiden mitgebracht habe. Was ist das? Siehst du an? Eine Lebensversicherung? Hast du mich etwa versichert? Mich? Mich habe ich versichert. Für den Fall, dass mir etwas zustößt. Ach, Rainer, an sowas mag ich gar nicht denken. Damit ihr gut versorgt seid. Du und der Junge. Nur für alle Fälle. Mir wäre es natürlich auch lieber, wenn ich die Auszahlung der Versicherung eines Tages noch erlebe. Bei der Summe. Eine Million. Wirklich eine Million. Und bei Unfall das Doppelte. Ach, Rainer, du bist ein Schatz. Du denkst wirklich an alles. Die Rolle des treusorgenden Familienvaters. Das hat dir gefallen, was? Ja. Ja, wenn es nach mir gegangen wäre. Was dann? Dann hätte ich diese Rolle weitergespielt bis an mein Lebensende. Leider ist es anders gekommen. Selber schuld. Die Schuldfrage klären wir noch. Aber mal abgesehen davon hat meine Rolle als Familienvater auch von mir verlangt, dass ich Andreas später ein paar Mal schlagen musste. Was? Du hast den Jungen geschlagen? Ja, er war manchmal ein ziemlicher Flegel. Hinterher habe ich es dann immer bereut, aber heute weiß ich, dass es sein musste, weil es so im Drehbuch stand und ich mich gar nicht anders verhalten konnte. Das ist ja wohl die perfideste Rechtfertigung für Untaten, die ich jemals gehört habe. Untaten? Na schön. Marianne habe ich auch geschlagen. Einmal, als ich früher nach Hause kam und sie mich nicht erwartet hatte. Liebling, ich bin da. Marianne? Marianne? Wo steckst du? Was hast du denn, mein Junge? Hm? Hat dich die Mami wieder im Stich gelassen? So eine Rabenmutter. Wer ist eine Rabenmutter? Na du. Der Junge weint und du kümmerst dich nicht um ihn. Dein Sohn muss lernen, dass er mich nicht tyrannisieren kann. So ein Quatsch. Er hat doch was. Sonst würde er nicht so jämmerlich weinen. Vielleicht braucht er frische Windeln oder er hat Hunger. Wo hast du überhaupt gesteckt? Bin ich dir über jeden meiner Schritte Rechenschaft schuldig? Was ist los mit dir, Marianne? Was ist das für ein Buch? Zeig doch mal her. Finger weg! Ich will das jetzt sehen. Nein! Gib her! Du hast mich geschlagen. Der Satan lebt. Interessant. Die Hölle ist wegen Überfüllung geschlossen und findet auf der Erde statt. Sowas liest du? Woher hast du das? Ich weiß nicht. Das Buch war einfach da. Ach so? Das soll ich dir glauben? Ich wusste gar nicht, dass es bei uns spukt. Und jetzt kümmere dich gefälligst um den Jungen. Du hast mich geschlagen. Ja, tut mir leid. Ehrlich. Ich hatte einen anstrengenden Tag. Und das Babygeschrei. Mir ist die Hand ausgerutscht. Tu das nie wieder. Und? Was hast du mit dem Buch gemacht? Du meinst, der Satan lebt? Nichts. Ich habe das Buch nach dem Vorfall total vergessen. Es hatte keine Bedeutung für mich. Aber für Marianne. Wenn das alles stimmt, was du mir über Hexerei erzählt hast. Kennst du das Buch? Ich? Nein, woher? Ich dachte nur. Ist dir denn im Laufe der Zeit keine Veränderung an Marianne aufgefallen? Nein, nicht, dass ich wüsste. Ich meine, in jeder Ehe gibt es Höhen und Tiefen. Vielleicht war ich zeitweise auch zu sehr mit mir selber beschäftigt und mit meiner Karriere. Oh ja, das warst du. Wieso? Hat Marianne mit dir mal drüber gesprochen? Nicht direkt. Aber als Freund der Familie kriegt man natürlich das eine oder andere mit. Um nochmal auf den Satanskult zurückzukommen. Du bist nie stutzig geworden? Lass mich nachdenken. An dem Morgen, vor meinem Zusammenstoß mit dem Rollschuhfahrer. Ja. Wir hatten ein Aquarium mit drei Fischen. Einer gehörte Marianne, einer Andreas und der dritte mir. Ah! Was ist los? Hansi. Ist was passiert? Dein Goldfisch. Was ist mit ihm? Er treibt mit dem Bauch nach oben an der Wasseroberfläche. Dann ist er tot, schade. Aber deswegen musst du doch nicht gleich das Geschirr fallen lassen. Ich war so erschrocken. Ich hatte mit einmal so ein beklemmendes Gefühl. Rainer. Ja? Geh heute nicht fort, bitte. Aber ich muss doch zur Arbeit. Gerade heute habe ich einen wichtigen Termin. Lass ihn sausen. Das geht nicht. Und ich sehe auch keinen Grund. Ich habe so eine schlimme Ahnung. Also bitte, Marianne, ja? Was soll das? Wenn du das Haus verlässt, Rainer... Was ist dann? Dann wird etwas passieren. Ich habe Angst um dich. Ach was? Ich finde es zwar rührend, dass du dir Sorgen um mich machst, Schatz, aber heute ist ein Tag wie jeder andere auch. Und passieren kann einem immer mal was. Das weißt du. Pass auf dich auf, Rainer. Bitte. Da soll nun einer schlau draus werden. Zuerst behauptest du, dass Marianne dich mit schwarzer Magie um die Ecke bringen wollte. Und jetzt erzählst du mir, dass Marianne sich an dem Morgen, als du den Unfall hattest, ernsthaft Sorgen um dich gemacht hat. Offensichtlich ein Widerspruch, ja. Und was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass ich an jenem Morgen stark verunsichert das Haus verließ. Ich war nervös und unkonzentriert. Und genau das hatte Marianne beabsichtigt. Nee, du, das hat Marianne nun wirklich nicht verdient. Das ist infam. Aber das konntest du schon immer. Alles ins Gegenteil verkehren. Ich habe die Szene mit Marianne und dem toten Fisch durch die Wahrheitsbrille noch einmal erlebt. Na und? Was war der Unterschied? Mir ist klar geworden, dass nicht nur ich eine Rolle gespielt habe, sondern auch Marianne. Logisch. Sie hat sich selber gespielt, wie du. Nein, sie hat eine Hexe gespielt. Und so sah sie auch aus, durch die Wahrheitsbrille. Aha. Okay, das hätte ich mir auch denken können. Weißt du, ich krieg langsam Hunger, aber eins möchte ich noch wissen. Wie bist du aus dem Spiegel oder dieser anderen Welt wieder rausgekommen? Ich weiß es nicht. Es war nicht meine Entscheidung. Es fing damit an, dass ich müde wurde. Ein wohliges Gefühl. Ich bekam eine Ahnung von der Unendlichkeit, von Zeitlosigkeit, von Freiheit. Dann geriet ich plötzlich in einen Tunnel. Da musste ich durch. Der Tunnel wurde immer enger und dunkler und dunkler. Irgendwann fand ich mich dann auf der Straße wieder. Ein komisches Gefühl. Ich war völlig verwirrt und irgendwie verkatert. Na, den Rest kennst du. Klarer Fall. Drogen. Wie bitte? Du warst high. Irgendjemand hat dir einen Schuss verpasst. Du, das hätte ich aber gemerkt. Passt alles zusammen. Halluzinationen, Horrortrips, Delirium. Die Realität gerät aus den Fugen, die Sinne spielen verrückt. Zeig mal deinen Arm. Hey, was fällt dir ein? Lass das gefällig. Ich verstehe, du hast was zu verbergen. Die Einstiche, du bist abhängig. Ein Fixer. Das erklärt natürlich alles. Auch, dass du nicht mehr zum Arzt willst oder zur Polizei. Das glaubst du doch nicht wirklich, Idiot. Also gut, hier. Hier, schau sie dir an, meine Arme. Kannst du auch nur einen Einstich erkennen? Das sagt noch gar nichts. Es gibt da noch andere Möglichkeiten. Schnupfen zum Beispiel. Aus dem einen sein Vitamin ist, dem anderen sein Kokain. Du hast anscheinend noch immer nicht begriffen. Dass ich? Du hast nichts begriffen. Zum Beispiel, dass du Mariannes Liebhaber bist und mit ihr zusammenlebst? Wenn du es so genau weißt, warum redest du dann die ganze Zeit darum herum, hä? Ich war mir nicht sicher. Ich war mir wirklich nicht sicher. Wenn du es nicht gerade zugegeben hättest... Ich wollte es einfach nicht glauben, aber so ist das nun mal mit dem Glauben. Oft bleibt nur Enttäuschung übrig. Schwätz nur weiter. Offensichtlich hast du eine Entscheidung getroffen. Kann man so sagen. Darf ich raten? Bitte, wenn es dir Spaß macht. Hast du einen Spiegel? Wozu? Zum Reinschauen. Ich möchte wissen, wie ich zurzeit aussehe. Auf der Rückseite deiner Sonnenblende ist ein Schminkspiegel. Danke. Aha, interessant. Na? Hast du dich wiedererkannt? Nein, ich sehe etwas ganz anderes. Weiße Mäuse. Wir fahren aus der Stadt Richtung Schwarzheim. Um das zu erkennen, muss man nicht in den Spiegel gucken. Du willst aber nicht nach Schwarzheim, sondern zum Steinbruch, der auf halber Strecke liegt, richtig? Lass dich überraschen. Und du glaubst, dass dein Plan aufgeht? Logisch. Welcher Plan? Mein lieber Walter, du vergisst, dass ich die Wahrheitsbrille aufhabe und in einen Spiegel schaue. Na und? Ich sehe Dinge, die anderen verborgen bleiben. Zum Beispiel? Dass du einen Revolver im Handschuhfach hast. Falsch. Ich hab den Revolver in der Hand und er ist auf dich gerichtet. Das scheint dich wohl zu amüsieren, was? Jedenfalls kannst du mir damit keine Angst einjagen. Versetz dich mal in meine Lage, Walter. Ich habe nichts, rein gar nichts zu verlieren. Also, was kann mir schon passieren? Verdammt! Pass ein bisschen besser auf beim Fahren oder willst du uns etwa beide umbringen? Du bist doch schon so gut wie tot. Laufst dir rum als Zombie oder so. Kein Hahn kräht nach dir. Kein Aas kümmert sich um dich. Du bist doch nur noch als Leiche zu gebrauchen. Für die Lebensversicherung, ich weiß. Marianne bekommt sie nicht ausgezahlt, solange sie keinen Totenschein vorlegen kann, richtig? Richtig. Willst du mich jetzt erschießen? Es wird nach Selbstmord aussehen. Oder hast du einen besseren Vorschlag? Scheißspiel, was? Wie lange hast du mich damals bearbeitet, damit ich endlich die hohe Lebensversicherung bei dir abschließe? Wochen? Monate? Dann hast du Marianne das Buch »Der Satan lebt« besorgt, um sie auf den Hexentrip zu bringen? Ach, halt die Schnauze! Und am Ende musst du die Drecksarbeit doch selber machen, weil sie es versäumt hat, meinen Schutzengel zu liquidieren. Der Satanskult, das ist doch nur ein Hobby von ihr. Ich hab das nie besonders ernst genommen. Aber ein gefährliches Hobby, das wusstest du. Egal. Themawechsel. Kommen wir doch noch mal auf deine kleinen Schweinereien in der Firma zu sprechen. Für die es keinerlei Beweise gibt. Da muss ich dich leider enttäuschen. Es gibt Beweise. Ich habe alles im Computer gespeichert. In der Firma. Das wüsste ich. In einer geheimen Datei. Verschlüsselt und unsichtbar. Schutzbehauptung. Okay. Okay. Lass uns zur Firma fahren. Wozu? Soll doch deine mysteriöse Datei bleiben, wo sie ist. Verschlüsselt und unsichtbar. Ich habe dafür gesorgt, dass die Datei nicht ewig unsichtbar bleibt. Bei einer bestimmten Kombination von Buchungsvorgängen taucht die Datei auf, um ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. Du blöffst doch nur. Wenn du meinst, ich blöffe? Warum hältst du an? Bis zum Steinbruch sind es noch ein paar Kilometer. Wann hast du die Datei angelegt? Ich weiß es nicht. Was soll das heißen, du weißt es nicht? Das heißt, ich weiß es nicht. Irgendwann in den letzten 7 Jahren. Ich denke, du hast die letzten 7 Jahre beim Optiker gesessen. Um genau zu sein, ich habe mich in den letzten 7 Jahren in einem Grenzzustand befunden. Jenseits von Zeit und Raum. Und wie willst du dann die Datei in der Firma angelegt haben? Ich war dort, ich weiß es. Ich weiß es hundertprozentig. Es stand im Drehbuch. Es gehörte zu meiner Rolle. Ich gebe zu, mir war nicht ganz klar, warum ich das tun musste, aber ich ahnte, dass es einmal sehr wichtig sein würde. Sag mir den Code. Welchen Code? Von der geheimen Datei. Der Code heißt Hexe, aber mit dem Code allein kannst du nichts anfangen. Das Lachen wird dir noch vergehen. Ich musste gerade daran denken, welche Schwierigkeiten ich damit hatte. Es war wie, ja, wie verhext. Ich kam nicht an den Server ran, er war überlastet. Und da habe ich einfach das gesamte Netzwerk mit allen Workstations blockiert. Etwa einem Jahr? Durchaus möglich. Warum? Wir hatten damals 2 Tage lang Probleme mit dem Netzwerk und konnten den Fehler nicht finden. 2 Tage habe ich also gebraucht. Naja, bei meinen EDV-Kenntnissen. Und das soll ich dir abkaufen? Nein. Wann wird die Datei sichtbar? Mit der Auszahlung meiner Lebensversicherung. Das hast du dir aber fein ausgedacht. Nicht wahr? Wage es nicht, den Hörer abzunehmen. Ich erwarte keinen Anruf. Rate mal, was ich gerade im Spiegel sehe. Deine dämliche Visage. Negativ. Ich sehe Marianne. Ich glaube dir kein Wort. Sie ist böse, weil du nicht den Hörer abnimmst. Sie kann mich mal. Jetzt legt sie auf. Sie sitzt am Schreibtisch. Sie greift zu einem Bild. Ein gerahmtes Foto. Ein Foto von dir. Sie nimmt das Foto heraus. Sie öffnet eine Schublade. Gib mir die Brille. Nein, sie hat eine Schere in der Hand. Ich will die Brille haben. Ich kann dir die Brille nicht geben. Es wäre zu gefährlich. Marianne? Was? Sie zielt auf deine Augen, ihr Gesicht. Was ist mit ihrem Gesicht? Los, sag schon! Es verzerrt sich, eine Fratze, das Gesicht einer Hexe. Gib mir die Brille oder ich leg dich um. Nein, tun Sie es nicht. Es bringt Unglück. Hast du die Stimme gehört? Bauchredner, den Trick kenne ich. Her mit der Brille! Das war Scholz' Stimme. Er will dich warnen. Schluss jetzt mit dem Firlefanz. Halt, keine Bewegung, ich meine es ernst. Du wirst es bereuen. Abwarten. Das also soll die magische Wahrheitsbrille sein. Na, schauen wir mal. Ich fasse es nicht. Ich kann auch ohne Brille ganz normal sehen. Fensterglas. Die Brille hat tatsächlich Fensterglas. Du bist mir vielleicht ein Gauner. Wage es ja nicht, mich daran zu hindern, mir den Rückspiegel einzustellen. Nein, tu es nicht. Die Stunde der Wahrheit. Gleich fliegt der Schwindel auf. Marianne? Nicht die Schere. Was machst du? Rainer! Augen! Hilfe! Hilfe! Ich bin blind! Ich kann nicht mehr sehen! In der Reihe Fantastik aus Studio 13 brachten wir Brille Fatal, Hörspiel von Chris Brohm. Die Rollen und ihre Sprecher waren Rainer Wilken, Stefan Reck, Marianne Wilken, Yvonne Defrient, Walter Korn, Heinrich Giskes, der alte Scholl, Heinz Schimmelpfennig, Ton und Technik, Klaus Hoeneß und Steffi Eisele. Regieassistenz Peter Schenk. Regie führte Andreas Weber-Schäfer. Bis zu den Nachrichten um 22 Uhr können Sie noch etwas Musik hören.